Alle Götter hatten ihre Gemahlin, ihre Geliebte. Nur der jüdisch-christliche Gott Jehova hat keine. Ebenso wenig sein Sohn Jesus Christus. Krishna kündigt uns bereits das Ende des Dwapara-Yuga und den Beginn des Kali-Yuga an. Er tanzt mit vielen Frauen, mit den Hirtinnen Gokuls in den Gärten von Vrindavan. Jedoch liebt er in Wahrheit nur eine, Radha. Hier beginnt der hyperboreische Archetypus der Walküre sich einzufühlen, besser gesagt zu verkörpern, herabzusteigen. Denn obwohl es viele Frauen sind, in welchen die verlorene Ella gesucht wird, ist die absolute Frau, die göttliche Frau, eine einzige und wird von einem Verzeichnis außerhalb des Universums als unersetzlich dargestellt. Für Krishna war Radha die Parakiya, die Gemahlin eines anderen. Nur in besonderen Augenblicken verließ sie ihren Gemahl und tanzte mit ihrem Gott, der ewig auf sie wartete. In der christlichen Legende, durchdrungen vom Ariertum und dem Nordischen, wird dies noch mehr verschleiert. Maria erscheint als die Gemahlin irgendeines Mannes, eines menschlichen Wesens. Aber sie geht schwanger von einem Gott, ohne ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Es ist der matriarchalische Mythos aus sehr involutionierten Zeiten, als die Walküre zur Amazone verfiel. Hermann Wirth hebt aus Unkenntnis des esoterischen Hitlerismus das Matriarchat als das Ideal der Ursprünge hervor und erzählt uns von einer weißen Königin von Mo'uru von Atlantis, Gaia, die Frau, die ohne Beteiligung eines Mannes gebärt, wie die Königin der Termiten, sagen wir einmal durch telepathische Aktion, genauso wie auf dem Gemälde Leonardos die Ankündigung, auf dem der Engel das jungfräuliche Mädchen mit seinem Blick schwängert, ihm Gott übertragend, sein Fleisch imprägnierend. Und es nimmt ihn in ihrer offenen Hand auf mit einer rituellen Geste voller Anerkennung. Hermann Wirth geriet in Konflikt mit Alfred Rosenberg, wie es Bachofen gemacht haben würde, weil das Matriarchat gegenüber der Weltanschauung der SS verteidigt wurde, die meines Erachtens über dem Matriarchat und dem Patriarchat stehen sollte, Themen, die den untersten Yugas der Involution entsprechen. Man entzog Professor Hermann Wirth die Leitung des Ahnenerbes. Dieses war die spezialisierte Organisation der SS in der Erforschung des Frühaltertums und der Reste der weit entfernten Vergangenheit des Erbes der hyperboreischen Vorfahren. Auch in Chile hat es ein Matriarchat in vorgeschichtlicher Zeit gegeben, die Zeit der Königin Gay Bumilla, wie uns López de Gomara mitteilt. Der Name ist sonderbar, sicherlich wurde er erfunden. Doch enthält er die Wurzel Gai von Gaia, die ohne Beteiligung eines Mannes gebären konnte. Dieses Matriarchat gehört einer späteren Zeit an, nach der Zeit des Reiches der Riesen, der weißen Götter, und weist uns auf eine Zersetzung des höheren, hyperboreischen Archetypus der Walküre hin. Es ist jedoch von Vorteil, uns hier einen Augenblick bei dieser unabhängigen weiblichen Art der Fortpflanzung aufzuhalten. Auf diesen Seiten haben wir versucht, die vorhandene Möglichkeit für den Eingeweihten zu enthüllen, die eigene Unsterblichkeit, seinen Astralkörper, seinen Sohn des Mannes zu gebären, wenn er durch die Einweihung des Amor von der Geliebten schwanger wurde, in einer Art Einweihungspartenogenese. Dasselbe könnte der höheren Frau Lilith, Aloine, jedoch nicht der irdischen Eva zustoßen. Sie könnte schwanger werden von einem Engel, auch durch magische Liebe, durch die Einweihung des Amor, durch telepathischen, astralen Kontakt mit dem Geliebten. Und so wird sie den wirklichen Sohn der Frau gebären, etwas, das innerlich leistungsfähig vorhanden war und das Jung Animus genannt hat, und das nun das Gesicht des geliebten Avris haben wird. Es wird die absolute Frau sein, darauf vorbereitet, den absoluten Mann wiederzufinden. Und zwei kosmische Eier wiederherzustellen, die aber nie mehr dieselben sein werden, die sie einmal waren. Denn jetzt werden sie ein Gesicht haben, das doppelte Gesicht Baphomets des doppelten Morgensterns. Und zwei wiedergeborene Eier, zwei wiedergewonnene Purushas, vereint und getrennt für immer, werden die große Komödie der Liebe erfinden. Diese nicht vorhandene Blume. Und sie werden heraus sein aus dem Gefängnis der beatmeten Welt des Demiurg, seiner ewigen Wiederkehr, jenseits ihrer Archetypen und ihrer tyrannischen Götter. Einmal haben wir uns auf das Evangelium des Thomas bezogen, der unter den gefundenen Dokumenten des Toten Meeres war, worin ein Gespräch reinsten Tantrismus zwischen Jesus und Maria Salome wiedergegeben wird. Der hyperboreische Christos von Atlantis hatte auch eine Gemahlin, eine Geliebte, in dem hier aufgezeichneten Sinn. Simon, der Magier, der sich für eine Wiedergabe von Christus ausgab, reiste mit seiner Enoia und vollbrachte Wunder mit ihr. Vielleicht ist in der Verfälschung und Nachahmung, die das Judentum von Atlantis Christos gemacht hat, Maria Magdalena die Gemahlin von Jesus Christus oder Maria, die sich dann in seine Mutter verwandelte unter dem Einfluss des mondlichen Matriarchats des christlichen Judentums. Eine tyrannische und verschlingende Mutter wie die Parzifals, von der Jesus, der Jude, sich jedoch nicht befreien wird. In der christlichen Legende der ersten Jahrhunderte entdeckt man den Einfluss des Hinduismus, vor allem Krishnas. Maria ist in Wirklichkeit Maya, die Illusion Shakti, die im Zyklus der Einweihung der Troubadoure von Okzident sich in die Mai-Feiern des Monats Mai verwandelte, in denen alles ist, was es nicht ist. Eine Illusion. Siehe mein Werk, El Ella, Buch der magischen Liebe.